Tupfern, fehlt noch ein Haar. Hallo, Chris! Hallo, Ricky, na? You have a vagina! Oh my God! It doesn't matter what you say! Yeah! Hier ist Non-PG! Das ist die richtige Abkühlung, die man bei diesem Wetter braucht. Draußen ist so heiß, da hilft nur noch Raw, um einen abzukühlen. Also absolut, um einen da so richtig mal wieder runterzuholen, emotionsmäßig. Ja. Das kälteste Produkt im Entertainment-Business. Monday Night Raw. Absolut. Und es hat seine Wirkung nicht verfehlt. Ich bin auch eisekalt. Ja, das wundert mich gar nicht. Also es sind wirklich Katastrophenwochen für alle Wrestling-Fans. Eigentlich sind es Katastrophenmonate. Ich habe so das Gefühl, wir beide hier mit dieser Neuauflage von Non-PG begleiten die WWE endgültig in den Abgrund mit diesem Podcast. Zum ersten Mal stelle ich mir wirklich die Frage, ob die WWE oder wir länger überleben. Es ist traurig. Ja. Oh, um mal jetzt beim Thema zu bleiben. José Aldo fällt jetzt definitiv aus? Ja, er fällt definitiv aus. Boah, das gibt's ja gar nicht. Ja, doch, das gibt's. In dem Fall ist es... Ist das Work oder ist er wirklich verletzt? Er ist wirklich verletzt. Aber ich denke, die UFC-Ärzte sagen, er ist nur eine Prellung. Ja, er hat jetzt Röntgenaufnahmen von seiner Rippe gepostet. Da würde ich fast sagen, das sieht eindeutig aus. Sieht so aus, als wäre es gebrochen. Aber sind die dann inkompetent oder was, die UFC-Ärzte? Ich habe mir sagen lassen, dass man so eine Rippenprellung und so einen Rippenbruch wirklich nur schwer erkennen kann, weil halt... das nicht zwangsläufig direkt in der Mitte der Rippe gebrochen ist, sondern zum Beispiel sehr weit außen, und dann sei es wohl unter Umständen schwer zu erkennen. Ist natürlich auch die Frage, was für Röntgenbilder haben die da bekommen. Weiß ich nicht, wir haben ja nur so ein Abpauschbild geschickt bekommen oder so. Abfotografiert mit dem Telefon. Ja, Handy mit so einem alten, mit Dana Whites Nokia-Klapp-Handy abfotografiert. Und der hat es vorher bei Skype von José Aldo gezeigt bekommen. Dementsprechend sieht das wahrscheinlich aus. Ja. Aber eigentlich soll es hier um Monday Night Raw gehen, um die WWE im Allgemeinen, muss man sagen. Ach, schön. Und, alter Falter, leck mir im Arsch. Dieses Produkt, das ist wirklich, ich möchte nicht jede Non-PG-Ausgabe damit beginnen, wie scheiße ich die WWE finde. Ich sträube mich davor auch. Und ich gucke dann auf meine Notizen, die ich auch wirklich brauche, denn so viel richtig viel ist nicht mehr hängen geblieben. Und wenn ich dann auf meine Notizen gucke, denke ich mir, es war nicht alles schlecht. Das sagst du jedes Mal. Und dann sag ich als nächstes, was war denn an dieser Raw-Ausgabe gut? Diesmal sag ich wieder Sachen und die findest du dann scheiße. Nein, diesmal weiß ich, was du gut fandest. Ja. Und zwar die Apple Watch-Nummer. Seth Rollins. Okay, ich werde auch nicht müde zu sagen, dass der Typ der einzigste Lichtblick in der WWE ist. Okay, es gibt noch Kevin Owens und so ein paar andere Irrlichter, aber das fand ich so super. Dieses Showmaster-Ding von Seth Rollins, hat es dir nicht gefallen? Ich fand, das ging zu lang. Ich finde, 20 Minuten sind zu lang. Und mein Vorschlag wäre gewesen, wenn ich da hinten Backstage gearbeitet hätte, ich hätte das auf 4 3-Minuten-Segmente irgendwie runtergestutzt und das über die Sendung hinweg verteilt. Weil so diese 20 Minuten, ich meine, es gab ja auch keinen richtigen Payoff. Es war jetzt nicht so, dass es auf irgendwas hingearbeitet hat. Den gibt es noch. Ja, klar, wahrscheinlich wird das Auto von Brock Lesnar zerstört und sowas. Ja. Aber ist es dann der Payoff, den ich sehen will? Eigentlich nicht. Weil ich frag mich halt immer, wenn die da rauskommen und sich gegenseitig da, oder beziehungsweise Seth Rollins macht den Pfeifen da Geschenke. Ja, das ist also unser 20-minütiges Eröffnungssegment. Dieser Scheiß, auf Deutsch gesagt. Ich habe kein Problem damit, wie Seth Rollins das rübergebracht hat. Das fand ich sogar sehr gut, gar keine Frage. Aber diese 20 Minuten Langeweile, so wurde Raw eröffnet. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt schon, weil es angekündigt wurde, dass uns ein Main Event of Hell ins Haus steht, oder From Hell, mit Kane. Also wenn Kane irgendwo draufsteht, weißt du, sowieso kannst du abschalten. Ja, dann sagen das sie Name Programm. Ja, dann sagen die als erstes, ja, Lesnar ist nicht da und wer war noch nicht da? Stephanie und Hunter sind auch nicht da. Da weißt du halt Bescheid, okay. Ach so, ja. Waren die? Weiß ich nicht. Die haben halt keine Zeit für ihr eigenes Produkt. Ich habe keine Ahnung. Aber du weißt nach 20 Minuten, dass es ja wieder eine relativ öde Raw-Ausgabe wird. So ging es mir jedenfalls. Sie wirkten aber relativ ambitioniert mit dieser Ausgabe, habe ich das Gefühl gehabt. Es hatte den Anschein, als wenn sie was vorhatten in dieser Woche. Es war ja wieder mal das schlechteste Rating, glaube ich, seit 1994 oder 95. Seit 97. Seit 97 ja. Und also sie wirken noch engagiert und wollten, aber irgendwie ja, ging es dann doch nicht. Aber pass mal auf, ganz einfach gefragt. Ja. Montagabend. Denkst du da an Raw oder freust du dich auf irgendwas bei Monday Night Raw? Gibt's da irgendwas, wo du sagst, oh, da bin ich jetzt aber mal gespannt, wie das nicht, weitergeht? Nicht mal mehr auf die Reaktion jetzt von Brock Lesnar. Da ist nämlich nichts da, was auf was Nein. du dich freuen kannst. Es gibt ich, nicht irgendwie ich so dieses Ding. Ich habe mich tatsächlich auf Kevin Owens jetzt die letzten Wochen gefreut, aber das ist jetzt auch nicht mehr so der Fall, weil er wird auch ein bisschen zu viel eingesetzt und so wie er aktuell eingesetzt wird, ist das auch nicht mehr so indie und feisty, wie ich das in den letzten Wochen gesehen habe. Das ist, wie ich jetzt in der letzten Ausgabe schon gesagt habe, er wirkt halt angekommen. Er wirkt angekommen in diesem Einheitsbrei und das finde ich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz ist er noch eines der Highlights, aber es gibt ad hoc nichts, worauf ich mich so richtig freue, dienstags dann für mich Raw einzuschalten. Aber das war früher ganz anders. Und richtig. So lange ist es noch gar nicht her. Als wir Talk of Personality begonnen haben, Chris, erinnere dich, wann haben wir Talk of Personality immer gemacht? Am Anfang? Welchen Wochentag? Dienstags. Nee, Montag. Montags. Ganz am Anfang haben wir Montag Talk of Personality gemacht und haben, unser Sendungskonzept war, vorauszusagen, Stimmt. was Tolles passieren könnte ja. bei Monday Night Raw. Das kann man ja. sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Nein. So. Und damals haben wir, glaube ich, 3-4 Sendungen so gemacht, weil du den Christian nicht anpissen wolltest, mit dem du dann eine Review machen wolltest bei Talkdown. Ja. Ich so. Habe noch nie Leute angepisst. Das ist dir wirklich noch nicht passiert. Also, vieles ist dir schon passiert, ja. aber das nicht. Mir ist schon wirklich einiges unterlaufen, aber Leute angepisst, irgendwie verbal oder sonst irgendwie, noch nie. Noch nie. Da also, ist wirklich eine absolut reine Weste. Das stimmt. Und ja. Das ist für mich, glaube ich, mit so das Hauptproblem, dass man einfach nicht mehr so richtig weiß, für was steht diese Raw-Ausgabe, was kann passieren, welche Storylines sind interessant, weil es gibt keine. Das gibt's da jetzt hier nicht. Mitten. Moment mal kurz. Ganz jetzt. Hallo? Hallo? Du, ich bin gerade mitten in einer Sendung hier. Was gibt's was Wichtiges? Ja. Nein, es gibt nichts. Dringendes, ich schreibe dir dann. Wenn du auf Sendung bist, dann will ich dich nicht stören. Ja, möchtest du die Hörer mal grüßen? Ich möchte alle Hörer grüßen von meinem Sohn. Wir haben heute schon herausgearbeitet, dass der Chris sich im Intimbereich nicht regelmäßig rasiert. Oh je, das kenne ich mich nicht aus. Okay, dann bis dann. Tschüssi. Ciao, tschüss. So, naja gut, das ist natürlich auch schwierig, diese Aussage. Also regelmäßig schon, aber nicht in zwei Tagesab- oder Tagesabständen. Jährlich ist natürlich auch regelmäßig. Ist regelmäßig, absolut. Ja. Nee, also um zurückzukommen auf dieses Monday Night Raw Gedöns da. Ich kann dir sagen, worauf ich mich freue. Ja? Auf Samstag. Ja, da freue ich mich eigentlich auch drauf, aber auf was freut man sich da? Dass man einfach mal Matches sieht. Also so geht's mir. Boah, dieses Owens-Baylor-Ding wird doch, glaube ich, gut. Lesnar gegen Kingston. Ich weiß nicht, welcher Geisteskranke das Ding gebuckt hat. Das ist großartig. Ich will einfach nur sehen, wie Brock Lesnar Kofi Kingston tötet. In 3 ja. Minuten. Ich hoffe, das kann gut passieren. Ja, ja, möchte ich auch sehen. Aber warum es jetzt gerade Kofi Kingston sein muss? Hast du mal gesehen, wie der zum Ring kommt? Kofi Kingston? Wie der da klatscht und so. Ja, ja, also habe ich ehrlich gesagt auch drauf geachtet in letzter Zeit. Wie so ein Ecstasy-Abhängiger. Ja. Auf dieses, wie heißt das eigentlich? Was? Diese Show. Diese Show? Am Samstag. Ach so, Beast in the East oder ja stimmt. Genau. Ohne Paul Heyman, ne? Ohne Paul Heyman, genau, nur Brock Lesnar und so, wie es aussieht, wirklich nur Wrestling-Matches, eine ganz normale Hausshow. Und jetzt gibt's ja wieder diese Gerüchte, wenn das Ding erfolgreich sein sollte auf dem Network, dann könnte es Schule machen, dass ein paar Hausshows auch übertragen werden. Und das haben wir ja schon vor Jahrzehnten gepredigt. Du hast dieses Network, hast da wirklich relativ wenig Content. Okay, du hast Swerved. Sende doch einfach deine Hausshows. Du musst ja nicht jetzt irgendwie 5 Stück hintereinander, weil da kommen ja eh immer dieselben Matches, aber bring doch mal 1 pro Woche. Also ich kann dir schon sagen, es wird noch 3 weitere solcher Sendungen geben dieses Jahr. Also das ist was schon... Wahrscheinlich im Madison Square Garden irgendwas? Ich weiß nicht wo, aber das scheint schon festzustehen. Es wird noch 3 weitere, ich sag mal, Hausshow-Übertragungen geben. Ich glaube, die WWE hat halt ein Problem damit, irgendwie so eine Hausshow aus, keine Ahnung wo, aus irgendeinem Vorstadtdorf da zu übertragen, weil die Produktionsqualität aus ihrer Sicht zu schlecht wäre. Ja, also das kann ja wirklich sein, weil die Qualität, wie die WWE Sachen aufbereitet, die ist gut. Ja gut, aber du musst ja sehen, so eine Raw-Ausgabe zu produzieren, das kostet ja ein Schweinegeld. Und das kannst du nicht investieren für so eine Raw-House-Show, beziehungsweise auch nicht für so eine Network-Übertragung. Also musst du so ein bisschen zurückfahren, was Equipment und etc. pp. Angeht. Ja. Und ich glaube, das könnten sie zwar machen, ich hätte damit kein Problem, aber die WWE möchte sich, glaube ich, so nicht präsentieren, sondern die möchten sich als, als dieses cleane und top produzierte Produkt immer präsentieren, wie sie es halt auch tun. Siehst du ja auch bei NXT. Es ist und das hast du ja auch bei dem Boston-Ding jetzt gesehen mit The Rock. Mhm. Wie sie da mal die oberen Ränge gefilmt haben. Die ja, auch mit der Handykamera. Also da habe ich mir auch so gedacht. Das habe ich auch nicht. Ich habe es dann ausgemacht. Ich habe nicht die ganzen 18 Minuten geguckt. Ich hätte es mir gerne angeguckt, aber ich habe nichts verstanden. Ja, also mit dieser Handykamera, das habe ich auch nicht verstanden, weil normalerweise geht man ja davon aus, dass da irgendeiner mit einer Spiegelreflexkamera rumrennt. Ja. Und der hätte ja dann einfach mal auf den Record-Button drücken können. Ja, oder wenigstens wieder Odin mit dem Camcorder. Der Odin hätte natürlich sofort ein Unwrestling gemacht. Ja. Und hätte das auseinandergenommen. Den holen wir noch in die Sendung, sage ich dir. Der kommt nochmal in den PG. Macht einen Test. Einen Raw-Test. Der macht ein Raw-Review. Ja, das wird schön. Ja, nee, mich ärgert das irgendwie so sehr, dass dieses Produkt wirklich so kalt ist wie, also, mir kommt so vor, dass es so kalt noch nie war, seitdem ich mich ernsthaft, in Anführungsstrichen ernsthaft, damit auseinandersetze. Also es heißt zwar immer wieder so 95, 94 war es ähnlich schlimm, aber in der Zeit, wo ich es wirklich so richtig gucke, habe ich so ein Desinteresse eigentlich noch nie mitbekommen. Ich frage mich manchmal, wenn ich so ein paar News und Gerüchte durchlese, was würde ich heute, wenn es die Non-PG-WWE-News noch gäbe, was würde ich eigentlich heute berichten? Es gibt nichts. Es interessiert niemanden, was da passiert. Und gleichzeitig passiert halt auch überhaupt nichts mehr. Also es ist ja, einfach jetzt total kalt. Dieses Gerücht da mitbekommen, weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt berichtenswert ist, aber dass Paul Heyman wohl Backstage so der König sein soll. Dass der von Workern wie offiziellen Chris, das habe ich auch gelesen, ja. Aber das ist so eine Aussage wie, wenn Shawn Michaels ein Wrestling-Match bestreitet, dann gucken alle zu. Ja, ehrlich, er ist der Einzige, der eine Promo halten kann. Natürlich gucken alle zu und bewundern den. Ja, stimmt natürlich. Weißt du, das ist halt so eine Aussage, die kannst du dir in den Arsch schieben. Das ist halt Wrestling-Corner. Warum? Nee, weil das ist Wrestling-Corner. Die labern, das habe ich schon früher mal gesagt, da steht nur Scheiße. Von morgens bis abends durchweg nur Scheiße. Das habe ich aber bei Wrestling-Infos gelesen. Da steht noch mehr Scheiße. Das Erste, was da steht, es gibt ein Wrestling Observer Radio. Da sagt Brian Alvarez, du wirst sehen, den Cadillac, den zerstören sie noch. 10 Minuten später oder von mir aus 24 Stunden später steht bei Wrestling Corner, ja, die WWE plant unter Umständen, das ist alles Bullshit. Wenn du News machen willst oder so, dann das sage ich immer wieder und ich sag's auch weiterhin, dann deklarier das als News und nicht als irgendwelche, da kannst du einen Forenbeitrag posten. Deklarier das als Gossip. Es ist aber auch kein Gossip, weil es ist kein Gerücht, sondern das ist einfach, Brian Alvarez denkt, ja, vielleicht nehmen sie den Cadillac noch als vielleicht zerstört den Brock Lesnar noch. Das ist, wenn du jetzt sagen würdest, ja, aber vielleicht fahren sie mit dem oder fliegen sie mit dem Cadillac auf den Mond, dann steht das doch morgen auch nicht bei Wrestling Corner. Ja, nee. Die müssen sich Scheiße ausdenken, weil halt auch nichts passiert. Und die schreiben nur noch das, was sie irgendwo gerüchteweise oder so selbst ausgedacht irgendwo finden. Die Quellen, guck dir einfach nur die Quellen an, dann weißt du Bescheid. Das sind immer Leute, die nicht über irgendwas berichten, sondern die halt von mir aus einen Podcast machen oder einen Blog schreiben und sich Gedanken darüber machen und sich überlegen, was passieren könnte. Und also, das ist für mich eine Quelle, die kannst du dir in den Arsch schieben. Die Leute klicken da auch nur drauf, weil das die einzige WWE-Seite ist, die auf Deutsch regelmäßig irgendwas überhaupt postet. Ja, Moonsault ist tot, da passiert gar nichts. Und die anderen Vögel kannst du auch alle vergessen. Da macht auch kein Mensch was. Aber eine vertrauenswürdige Seite mit korrekten News gibt's auf Deutsch nicht. Gibt's einfach nicht. Ich bin so unzufrieden mit diesem ganzen scheiß WWE-Track, sag ich dir so, wie es ist. Mir geht das alles so tierisch auf den Sack, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich dieses Produkt gucke, dass da ist Potenzial da und könntest so viel machen und sie kriegen nichts anstatt, beziehungsweise haben überhaupt keinen Bock, sich Mühe zu geben. Mir fällt da gar nichts mehr zu ein. Ich guck mir das an, 3 Stunden lang oder 2,5 Stunden lang, die Sendung ist vorbei und dann frage ich mich so, was war das für eine Scheiße jetzt? Was waren das für 2,5 Stunden Dreck? Dieser Main Event, das ist so öde. Man hat keinen Typen da mehr, auf den du dich freust oder wo du gespannt bist, wie er sich entwickeln wird und so. Das Ding ist so kalt und man fragt sich wirklich, wie das weitergehen soll. Ja, ich glaube ich jetzt auch schon eine alte Leier. dass ich wirklich gespannt bin, wie tief das noch sinken kann, ne? Und wann irgendwann mal der rote Knopf gedrückt wird. In welcher Hinsicht? Was meinst dass du denn? Dass man radikal was ändern muss. Was also, willst du ändern? Ja, warte mal. Weiß ich nicht. Irgendwie ein anderes Publikum ansprechen oder eine andere Gangart anziehen, ansetzen. Und dann? Hast du was geändert und gucken, ob sich was an den Ratings tut? Die Leute, die jetzt weg sind, die kriegst du nicht mehr so einfach. Weil das Problem ist, wer setzt sich denn hin und gibt einem Produkt nochmal 3 Stunden? 3 Stunden eine Chance. Das ist für mich wieder auch so ein Problem. Die Leute, die weg sind, ich glaube nicht, dass die sich in 2 Wochen denken, ach, heute investiere ich mal 3 Stunden in das Produkt, was mich jetzt seit Monaten enttäuscht hat. Weil diese Zeit, die du einfach aufwenden musst, um so eine Raw-Ausgabe zu konsumieren, so, das ist so viel Zeit. Für was würdest du 3 Stunden investieren, von dem du nicht überzeugt bist, sage ich jetzt mal? Ist es denn aber wirklich noch so veritabel, das Produkt? Machen sie noch so viel Kohle mit Raw etc.? Ja, die Werbeeinnahmen sind das große Ding. Und die sind wirklich noch so massiv, ja? Ja, die verdienen sich eine goldene Nase. Diese 3 Stunden spielen jetzt mehr Geld ein, als wie wenn sie jetzt nur 2 Stunden machen würden. Und das rentiert sich immer noch, wenn man sich jetzt mal so, wenn man jetzt die das Ding ist ja, die Ratings, die jetzt zurückgehen, das kann der WWE erstmal egal sein, weil das Geld von USA haben sie schon, also gerade entfahren lassen. Nein, ich habe also, nur geknurrt, weil es kann dir nicht egal sein. Naja, jetzt momentan kann es ihnen egal sein, weil sie ja das Geld von USA Network schon bekommen. Also ja. Das ist jetzt für die scheißegal, ob jetzt USA mehr oder weniger Werbung verkauft. Interessant wird's, wenn sie in ein paar Jahren wieder neuen Deal aushandeln wollen. Genau, und wenn dann die Werbeeinnahmen wegbrechen, dann genau das wird TNA ja jetzt im Verhängnis. Bei TNA ist nicht das Problem, dass zu wenig Leute zuschauen. Das Problem bei TNA und Destination America ist, dass sie keine Werbepartner heranholen und dass keine Werbepartner da sind, die investieren wollen in Werbung, währenddem TNA läuft. Das ist das Problem. Ja. Und nur dann wird sich was ändern. Solange es genügend Werbewillige gibt, wird sich daran nichts ändern. Und dann muss man noch dazu sagen, das USA Network ist ja offensichtlich bereit, sogar noch mehr Geld zu investieren, sonst würden sie den Move mit SmackDown nicht machen. Also da holen sie sich ja nochmal ein WWE-Produkt ran. Mhm. Und das würden sie nicht machen, wenn es so aussehen würde, als gäbe es da ein Problem oder einen Rückgang der Werbeeinnahmen. Meinst du, die Ausrichtung, das Creative Team etc. ist auf Autopilot? Nee, die sind überhaupt nicht auf Autopilot. Das ist einfach, das ist das Hauptproblem, ist einfach, dass das haben wir letzte Woche, glaube ich, schon mal besprochen, dass alles, dass nicht langfristig gedacht wird, dass alles immer nur so ganz, ganz kurzfristig geändert wird, dass es keine stringente Linie gibt, dass man nicht weiß, was morgen ist, mehr oder weniger, sondern dass alles so on the fly geändert wird. Und ja, wenn man das weiterdenkt, das beste Beispiel ist doch, es gibt aktuell keinen Wrestler, der regelmäßig gewinnt. In der WWE. Nee, richtig. Ich hätte jetzt fast Seth Rollins gesagt, aber der auch hat ja nicht. Vor einigen Wochen gegen Dean Ambrose sogar verloren, ne? Ja, der hat gegen J&J Security verloren. Ja, ja, ja. Es gibt keinen, der regelmäßig gewinnt. So, jetzt hast du vorhin über die UFC gesprochen. Jetzt stell dir mal vor, ein John Jones würde jeden zweiten Kampf verlieren. Wie viele Leute würden den kennen? Mhm. Richtig. Das ist mal das allererste, wo ich dran arbeiten würde. Ich meine, es ist ja okay, dass mal ein Heel oder von mir ist auch dein Champion Babyface verliert oder so. Das ist alles okay. Ich finde, also Upsets sind ja auch lustig so, aber ja, das ist ja wirklich immer im Maße. Ja, Willkür, die da herrscht. Ja, da verliert halt jeder immer und gewinnt mal ein paar Leute. Pass mal auf, man kann es ja, wenn du wirklich anscheinend so bucken musst, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung, dann kannst du es ja vielleicht sogar irgendwie versuchen zu erklären in einem kleinen Satz oder irgendwie lass doch irgendwen da rauskommen oder so, Triple H, und zu sagen, Mensch, die Leistungssicht ist so hoch, hier kann wirklich jeder jeden schlagen. Weißt du, was ich meine? Wenigstens irgendwie diese Misere, die du hast, irgendwie ja, verpacken aber auch, oder so. Aber Mensch, wir haben hier so talentierte Jungs, hier kann wirklich, ihr habt's gesehen, hier kann Dean Ambrose, kann den Champion schlagen. Nee. Hier ist wirklich alles möglich. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Leute, wir würden das niemals abfeiern. Auch da ziehe ich jetzt wieder die UFC heran. In der Division, wo häufig der Titel wechselt, weil sich alle gegenseitig besiegen können, entsteht Heavyweight. Zum Beispiel Heavyweight, entsteht ja nicht zwangsläufig das Gefühl, Mensch, diese Division ist so stark, sondern also du hast ja eher so das Gefühl, ja, Er ist nicht so richtig jemand da, der den Titel halten kann und so. Ja. Für mich ist es im Wrestling immer wichtig, dass du dich auf eine Seite stellen kannst, beziehungsweise jemanden, das, weißt du, dass du denkst, hey, der gewinnt hier die Matches, vielleicht wird er Champion oder wenn er dann Champion ist, wer soll dem jetzt den Titel abnehmen und so. Ja. Aber wenn halt, es passiert ja nichts, es wird ja auch storyline-technisch niemand gepusht. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel dieses Lana-Dolph-Ziggler-Zeug siehst, da kommen die zwei reingelatscht, dann musst du da so ein grausames Segment ertragen. Rusev ist derjenige, der das Ding dann überhaupt noch rettet mit seinem Auftritt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das der letzte Scheiß. Und wenn man sich mal überlegt, wie heiß oder wie hot Lana eigentlich war als Charakter und wie sie das wirklich in Rekordzeit versaut haben, richtig versaut. Also da fällt mir nichts mehr ein. Da stehst du da und du hast ein Charakter, der abgefeiert wird vom Publikum und die haben es in Rekordzeit geschafft, dass Lana einfach nur eine Bitch ist, so wie alle anderen. Fast schon systematisch. Ne, sie werden das wahrscheinlich sagen, ja, da kam uns die Verletzung von Rusev ein bisschen in die Quere, deswegen musst du die Storyline ein bisschen schleifen. Guck mal, warum? Warum kann man da nicht einfach einen Cut machen? Ich verstehe, dass das ein Problem ist, dass sich Rusev verletzt hat. Aber dann würde ich nicht sowas machen, was sie jetzt machen, denn es kann ja kein Match geben zwischen Rusev und Dolph Ziggler, deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt diese Storyline zu verschleppen. Vor allem, wenn du hast vom Anfang an hast du schon gemerkt, dass Dolph Ziggler und Lana nicht diese Chemie haben, die man braucht, um so eine Liebesstory zu spielen, sage ich jetzt mal. Du kaufst denen das nicht ab. Nee, das kannst du dich noch an das Stacy Keibler Randy Orton Ding erinnern um 2004 sowas rum? Nicht richtig. Ja, das zündet halt nicht. Da kaufst du denen das schon so ein bisschen ab, weißt du? Aber bei Lana und Ziggler, da wirkt es halt so, dass die beiden jetzt einfach Lego-mäßig zusammengesteckt wurden so und passt irgendwie nicht so richtig. Das passt nicht, genau so sagst es, du sagst es, und es kann dieses Match zwischen Ziggler und Rusev jetzt erstmal nicht geben. Und ich habe, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das habe ich auch bei Wrestling Observer gehört, bei einem Podcast. Und die Idee fand ich nicht schlecht. Es wäre viel schlauer gewesen, mit Lana Vignettes zu drehen, wie sie die USA bereist oder so. Mhm. Ja, stell dir mal vor, und die Idee fand ich echt gut, die erkundet Las Vegas, die steht dann irgendwo am Strand von Miami, die ist dann in New York und lernt so die USA kennen und ändert sozusagen ihre Meinung, ja, und findet die USA dann doch gut und ist doch nicht mehr gegen die USA. Sowas, das ist alles nicht besonders teuer und würde erstmal prinzipiell dafür sorgen, dass du Zeit gewinnst. Lana ist weiterhin präsent. Jeder sieht ihre Titten, beziehungsweise sie im Bikini, wenn sie da am Strand rumtorkeln und sowas. Ja. Darum geht's ja unterm Strich. Und da denke ich mir aber immer, wieso gibt's sowas gar nicht? Also wieso ist das dann alles nur so, wie du halt schon sagst, so baukastenmäßig zusammengesteckt und aber gleichzeitig nicht zu Ende gedacht? Naja, du hast recht mit diesem Baukastending. Das Creative Team scheint wirklich irgendwie was vorzulegen. Es scheint immer wieder regelmäßig abgewiegelt zu werden und dann haben sie da halt ihre Bausteine, die sie kurz zusammenstecken, die dann wohl irgendwie funktionieren. Zumindest für 3 Stunden für eine Show funktionieren, aber richtig ein Payoff dann irgendwie in einem Monat oder 2 sogar wird es dann irgendwie nicht geben, weil eben kurzfristig diese willkürlichen Puzzleteile zusammengesteckt wurden. So, dann ist es klar, dass es einfach irgendwann keinen Payoff geben kann. Also ja, erstens kein Payoff und zweitens mal kreierst du auch keine neuen Stars. Richtig. Also ich meine, man muss... Was sie ja können. Bis zu einem gewissen Grad können sie das. Also sie könnten es ganz einfach, indem sie jemanden Siege geben. Die größten Stars in diesem Business haben alle die WWE gemacht. Ist richtig. Es war aber eine andere Zeit. Erstens mal, die Leute wurden anders gebuckt und offensichtlich kriegen sie das jetzt ja nicht mehr hin. Warum nicht? Ja, die erste Begründung ist, gib den Leuten Siege. Und so. Und sorgt dafür, dass Storylines und Entwicklungen, dass die wichtig sind und dass die auch wirklich dann Bestand haben. Ein anderes Beispiel. Es gab die ganze Zeit diese Fehde zwischen Seth Rollins und Kane, wo man immer wieder angedeutet hat, dass Kane turnt. Ja? Ja. Damit haben die Wochen verbracht. Wochen. Und in London war das Ding richtig heiß, wo sie mit der WWE in Europa waren und so. So, jetzt sind sie Best Buddies und alles ist wieder super. Da fehlt was. Es muss irgendwann diesen Payoff geben. Und das ist das, wenn ich das jede Woche gucke und de facto passiert nichts. Weil das ist im Endeffekt jetzt passiert. Nichts. Ja, also du hast über Wochen dich mit dieser Storyline auseinandersetzen müssen, dass Kane vielleicht turnt und es passiert aber gar nichts. Und du brauchst als Fan irgendwie mal so ein Payoff. Es muss Kannst so einen Moment geben. Kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, als sich richtig Energie entladen hat bei einem Pay-Per-View zwischen 2 Typen? Ja, genau. Das, und, nicht nur diese Energie zwischen zwei Typen, sondern auch schon im Vorfeld, dass du einfach dieses Match unbedingt sehen willst. Mhm. Dass du auf diesen Pay-Per-View hingefiebert hast. Also natürlich gab es auch noch andere, aber das beste Beispiel und das naheliegendste ist natürlich Punk gegen John Cena. Was hat man auf diesen Pay-Per-View hingefiebert? Money in the Bank, ne? Ja, 2011. Es gab aber noch auch in der jüngeren Vergangenheit solche Geschichten. Aber das ist alles, das wird natürlich alles obsolet, wenn A, der Nummer 1 Herausforderer, nenne ich ihn jetzt einmal, einfach Dean Ambrose im Vorfeld jedes Match verliert oder häufig verliert und einfach nicht stark genug dargestellt wird. Moment, du kannst gerne mal irgendwie durch einen Screw irgendwie verlieren, das ist ja gar keine Frage, aber oft werden sie ja mitten im Ring gepinnt. Ja, ja, die werden, genau, oder es gibt halt diese bescheuerten Finish, dass irgendeiner einfach wegläuft. Genau. Weißt du, also, du hast ja vorhin schon gesagt, es gab auch was Positives bei dieser Raw-Ausgabe. Das war mit Sicherheit das Cena gegen Cesaro-Match. Ich hab's ja abgefeiert, ne? Tolles Match. War ein tolles Match. Jetzt sei mal nicht so miesepretig, war schon toll, oder? Es war phänomenal, es war ein großartiges Match. Ich geb das Match keine 4,5 Sterne, so wie du, aber es war ein tolles Match. Gar keine Frage. Hast du die Mittelfinger gesehen? Ich glaube, das waren, ich hab's gesehen, aber ich glaube, das waren nicht die Mittelfinger, sondern das waren, der Ringfinger, oder? Guck dir mal das GIF an. Für mich sieht das aus. Ich hab das GIF gesehen. Als wäre es der Ringfinger. Ja, aber warum sollte er den Ringfinger zeigen? Hier, guck mal her. Weil er einfach schon so PG ist, dass er weiß, dass er ein Stück. Weiß ich nicht, vielleicht habe ich mich auch verguckt. Aber ich wollte was. Meinetwegen lass es den Ringfinger sein, aber es macht ja keinen Sinn. Also. Aber Austin hat das auch mal gemacht. Statt den Stinkefinger in Ringfinger gezeigt. Ich versuche das gerade zu machen, das ist ganz schön schwer. Ja, hab ich auch. Das ist aber ganz geil so, ne? Einfach den Ringfinger zeigen, meine. Ja, aber also vielleicht habe ich mich auch verguckt. Aber ich wollte was zu dem Match sagen. Prinzipiell fand ich die Idee super. Aber auf der anderen Seite habe ich mir das Match da angeguckt. Ich fand das Finish auch nicht so schlimm, obwohl es wieder so. Nee, du wusstest halt, da passiert nichts. Aber ich sag dir was anderes. Ja. Ich hätte Finn Balor da reingesteckt in das Match. Ja, das hätte doch viel mehr Sinn gemacht mit dem Eingriff. Naja, selbstverständlich hätte das mehr Sinn gemacht. Ja, und vor allem diese One-Night-Only-Geschichten haben sie im Vorfeld immer gemacht. Man hätte die Veranstaltung am Samstag dadurch ein bisschen gehypt. So sieht's aus. Es hätte Sinn gemacht, dass Owens Balor angreift, also kurz bevor er dabei ist, John Cena zu besiegen und damit United States Champion zu werden. Und so eine Geschichte macht aus meiner Sicht viel mehr Sinn und würde dann insgesamt dem Produkt auch wieder mehr. Also es wäre halt insgesamt wichtiger, weil ganz ehrlich, wir können jetzt sagen, ja, es war ein tolles Match, aber dieses Match hat überhaupt keine Auswirkung auf irgendwas. Nein, hat es auch nicht. Aber ich glaube, vielleicht haben sie sogar darüber nachgedacht, Finn Balor da zu bringen, aber ich glaube, das ist der fette Joker von Triple H, Finn Balor. Ja, Balor. Aber wann willst du denn den Joker ziehen, wenn nicht jetzt, wo gar nichts mehr geht? Nee, pass mal auf, du kannst auch jetzt NXT, meine ich, nicht komplett ausbluten lassen. Der wird jetzt bestimmt in Japan Champion. In seinem Japan wird der Champion, denke ich mal. Dann gibt es da noch das Rematch bei NXT Battle Revolutions. Und dann ist Owens auch weg, denke ich mal, komplett von NXT. Jetzt warte mal. Ich glaube schon, ich halte nicht viel von Finn Balor. Jetzt werden natürlich die ganzen Leute, was bist du denn bescheuert, der beste Worker seit Klaus Kinski? Aber da sage ich, nee, es ist ein scheiß Mic-Worker, der ist schweinesympathisch, dieses NXT-Vignette, dieses sehr lange Video, unglaublich sympathisch. Würde ich mit dem gerne mal ein Frappuccino trinken gehen, ohne Frage. Oder Lego zusammenbauen. Lego zusammenbauen, ja. Mega sympathisch, war eine tolle Videogeschichte, fandst du auch gut, ne, oder? Super, ja. Ja, auch wie Triple H ihm gezeigt hat, wie er den Entrance machen muss, war ich auch überrascht. Halt, stopp, da muss ich schnell eingreifen. Das ist Bullshit. Bullshit. Dieser Schwachsinn, dass man immer neben die Kamera gucken muss. Totaler Bullshit. Ja. Weißt du warum? Nee. Erinnere dich an Dusty Rhodes Promos, als er jetzt abgekrippelt ist und vor deinem Fernseher stand und es immer diese Vignettes gab, wie er da früher seine Promos gehalten hat. Was war das Besondere? Der hat dir direkt in die Augen geguckt bei seinen gestiert Promos. Gestiert hat er, gestiert. Der hat dich angeguckt. Du hast das Gefühl gehabt, er spricht dich an. Ja. Und es gab so eine Szene, da hat er gesagt, touch my hand. Oder wie er es sagen würde, touch my hand. So, und er hält sich über Tote lustig. Doch. Und er hält seine Hand Richtung Kamera und guckt dir in die Augen. Mhm. Und das ist so ein Moment, der zieht dich in seinen Bann. Ja. Und die WWE, achte mal drauf, sorgt dafür, dass immer, wenn eine Kamera involviert ist, dass die Wrestler nicht direkt in die Kamera gucken. Aber warum? Bei keinen Interviews, bei keinen Entrants. Weiß ich nicht, weil die bescheuert sind, weil irgendein dummes Schwein mal kam und gesagt hat, hey, ich habe früher bei Letterman gearbeitet und da war unsere absolute Erfolgsnummer, als David Letterman immer neben die Kamera geguckt hat. Was? Ja, das ist Bullshit. Irgendjemand hat halt diese wahnsinnig tolle Idee gehabt, die Leute dürfen nicht in die Kamera gucken. Und als ich das gesehen habe, wie Triple H sagt, hey, und dann guckst du nicht in die Kamera, sondern guckst du links daneben. Da habe ich mir gedacht, warum? Natürlich, hab ich das, auch nicht verstanden, aber das, guck das mich war, an! Guck mich an! Du willst mich ansprechen! Ich bin der, den du ansprechen willst! Also, egal, so, du wolltest weiter erzählen. Okay, ja, ich wollte weiter erzählen, aber ja, ich fand jetzt nicht so bemerkenswert, dass Triple H gesagt hat, hier guck mal neben die Kamera, sondern dass er gezeigt hat, hier, mach mal das. Das fand ich super. Ja. Aber Finn Balor, da muss man auch noch mal kurz was dazu sagen. Pass mal auf, Finn Balor, der Name regt mich auch tierisch auf, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich stolper auch mal, sag einmal Balor und einmal Balor und dann sagt irgendein anderer wieder, dass der Balor heißt und ja. Der Finn. Finny. Finny. Der Typ hat für mich ein gewisses Grundcharisma, ohne Frage. Der sieht echt mega sympathisch aus und ich fand das auch ganz cool in dieser kleinen Vignette, als er gesagt hat, dass wenn seine Musik losgeht, dass er ein anderer Typ ist und dass der Dämon in ihm hochgeht und so. Das fand ich ganz geil. Ich finde den Typen wirklich super. Ich mag seinen scheiß Finisher nicht, diesen scheiß Stomp da. Finde ich mal kacke, so eine Pisse da, du. Finde ich schon mal scheiße. Der braucht einen greifbareren Finisher. Der braucht sowas, den er immer machen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ein Top-Rope-Finisher ist immer so eine Sache. Ja, ich immer weiß, was du meinst. Kann er gerne haben, kann aber, er braucht auch noch was anderes. So wie auch der Curbstomp. Ich mochte den Curbstomp, aber der Pedigree ist, den kannst du halt machen, so. Moment. Zack, Pedigree. Es gibt keinen Wrestler, der, glaube ich, ein Pedigree schlechter macht als Seth Rollins. Darum geht's doch jetzt nicht. Doch, darum geht's auch. Mir geht es doch nur um die Sache als solche. Ich weiß, was du meinst. Aber ich muss jetzt trotzdem. So, jetzt warte doch mal! Ja, das ist doch wohl, du bist ja völlig in Rage. So, Finn Balor hat einen Mega-Look, hat kein 0,0 Mic-Work. Und er hat nur einen Trumpf. Er hat den In-Ring-Skill, den haben aber viele. Hat Tyson Kidd auch. Fällt jetzt kein anderer ein. Den geilsten Entrance? Nimmst du mir das Ding weg. Tyson Kidd hat In-Ring-Skill, Cesaro hat In-Ring-Skill, beide haben aber kein Charisma. Deswegen wird aus denen niemals was. Finn Balor hat In-Ring-Skill und einen Look. Aber er hat nur diesen Entrance, der ihn mal richtig in die Main-Shows reinkatapultieren wird. Ich kann mir schon richtig vorstellen, dass sie darüber diskutiert haben. Mensch, bring mal den gegen Cena jetzt hier bei der United States Open Challenge oder was da für eine Scheiße war. Nee, weil wenn der kommt, dann fliegt uns hier audiovisuell die Löffel um die Ohren. Ich sage dir, das wird ein mega epischer Entrance. Das wird wahrscheinlich einfach nur derselbe wie von NXT, aber halt in Fett. Und das wird grandios, sage ich dir, wenn der zum ersten Mal bei Raw auftritt. Das wird grandios. Das muss auch sitzen. Das muss einfach sitzen. Denn der lebt nur von dieser mystischen Aura, die der hat. Von diesem Entrance und von diesen Skills. Das sehe ich nicht Ansonsten so. Ansonsten ist der Typ nischt. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, ein großes Problem, was für ein Balor gerade hat, ist, dass er in vielen Matches aus meiner Sicht häufig zu viel sellt. Also ich würde den viel stärker darstellen bei NXT. Ich verstehe nicht, dass er gegen aber wen hat er? Geht es doch nicht darum. Gegen Rhino hat er zuletzt ein Match gehabt. Ja, nee, das ist für mich nämlich schon wichtig, weil das auch eine gewisse Ausstrahlung hat, wie jemand richtig im Ring agiert. Das ist mal das Erste. Zum Thema Charisma, Tyson Kidd, das ist ein Typ, der hat genügend Charisma aus meiner Sicht. Und das mit dem Mic-Work lasse ich auch nur zu einem gewissen Teil gelten. Denn prinzipiell habe ich kein Problem damit, wenn jemand wenn ich da Abstriche machen muss. Aber du kannst dich irgendwie mit seiner Rolle so ein bisschen identifizieren. Also gerade, guck mal, Daniel Bryan zum Beispiel. Ja, der hat ja auch jetzt nicht so ein Mic-Work wie zum Beispiel in Paul Heyman. Der hat so eine andere Art. Daniel Bryan hat so eine freundschaftliche, kommt da drüber wie der Typ. Genau, wenn er dann lacht und so. Das finde ich einfach super. Ich könnte ihn abknuddeln. So, aber er hat seine Nische, sag ich mal, bei diesen Promos gefunden. Er hat halt seine Art gefunden, wie er Promos rüberbringt. Ja, super. Und ich glaube, dass Finn Balor das auch kann. Und ich behaupte jetzt einfach mal, die WWE und besonders Triple H, wissen auch, was sie an ihm haben. Und die werden, das denke ich auch. Ja, und sie werden, wie du auch richtig sagst, dann irgendwann mal einen Knopf drücken und der Entrance wird wahnsinnig gut werden, etc. pp. Aber wir haben jetzt hier eine Sondersituation. Erstens mal, weil es diese Network-Geschichte gibt am Wochenende. Ja. Und du sagst ja vorhin, du hast ja vorhin schon selber gesagt, das ist ihr heißes Eisen im Feuer, wenn mal wirklich alles im Bach runtergeht. Aber mal ganz ehrlich, wie weit soll es denn noch sinken? Der Mai war der schwächste Monat ratingmäßig in der Geschichte der WWE. Oh, guck mal an. Ich meine, wir werden es wahrscheinlich auf den Sommer schieben. Ja, jetzt haben sie es die ganze Zeit immer darauf geschoben. Ja, es gab NBA-Finals und Schlittschuhlaufen. Sind die jedes Jahr? Ja, natürlich sind die jedes Jahr, aber du weißt, wie die sind. Die suchen sich jetzt. Wie die Frage gemeint war. Ja, natürlich weiß ich, wie die Frage gemeint ist. Und die haben auch jetzt schon wieder eine Ausrede parat. Jetzt heißt es, ja, das Wetter war so gut. Ja, du findest halt immer irgendeine Ausrede, für warum ein Rating nicht besonders gut war. Letzte Woche lag es angeblich an der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Naja, es gibt immer irgendeine Ausrede. Aber mal zurückzutreten und aufs Produkt zu gucken und zu sagen, ja, okay, wir haben niemanden. Es ist keiner da. Und ich wollte vorhin noch was sagen. Ich nehme sie ja ein bisschen in Schutz, weil es sind natürlich wichtige Säulen weggebrochen. CM Punk, da haben alle noch gesagt, ja, mein Gott, das fehlt da CM Punk. Die haben aber noch andere. Damals war Batista noch da. Daniel Bryan ging gerade durch die Decke. Jetzt ist auch noch Daniel Bryan weg. Mhm. Jetzt wird schon ein bisschen schwammig. Ja? Roman Reigns funktioniert nicht. Nee. Dean Ambrose ist mit Card, definitiv. John Cena pfeift aus dem allerletzten Loch. Ja, John Cena ist halt auf Abschiedstour. Du merkst halt, dass er jetzt diese Rolle einnimmt, neue Leute over zu machen oder over zu bringen. Also guck mal jetzt schon wieder. Ich habe nebenbei, das soll jetzt nicht respektlos sein, sondern ich habe nebenbei in einem kleinen Rahmen das Main Event von NXT laufen. Du hast es noch nicht gesehen. Darf ich es dir spoilern? Ja, das interessiert mich nicht, wie es ausgeht. Ja, kannst du ruhig machen. Da pinnt Baylor fair and square mit seinem Finisher Kevin Owens. Muss das denn sein? Das ist doch wieder sowas, was wir gerade angesprochen haben. Ja, da muss ich das Match dann sehen. Also das kann ich jetzt so nicht. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber das ist also sowieso immer so ein Ding. Ich bin immer ein Fan davon, wenn ich irgendwie ein Pay-Per-View-Match habe oder so ein Special-Match wie jetzt, würde ich immer versuchen, die beiden im Vorfeld nicht aufeinandertreffen zu lassen. So sieht's nämlich aus. Das ist immer so, um das Besondere halt dann herauszustellen, dass die bei diesem Pay-Per-View aufeinandertreffen. Ich weiß noch, mit meinem Kumpel, als ich mit meinem Kumpel Marc immer WWE geguckt habe, da haben wir dann auch immer so, als das Internet laufen lernte, dann waren wir dann mal auf diesen News-Seiten und da gab's dann auch immer diese Berichte, Non-Contact-Geschichten. So lange haben die sich nicht getroffen oder haben die sich nicht auf die Fresse gehauen oder so. Das fand ich immer geil. Aber jetzt treffen die ja Main-Eventer fünfmal die Woche aufeinander gefühlt. Ja, erstens weißt das. Ich meine, da kann sich doch gar keine Spannung aufbauen. Und zu jeder Fehde, die irgendwie mal kam, gab es irgendwann schon mal ein Match. Richtig. Und unter Umständen war es dann halt so, dass der eine dann gerade ein bisschen mehr gepusht wurde und der andere fast schon weggesquasht wurde. Mhm. Big Show gegen Mark Henry, ja. Richtig. Da wird halt Mark Henry nach 2 Minuten weggesquasht. Nicht, dass ich Bock hatte, da jetzt ein 12-Minuten-Match zu sehen, aber ja, irgendwie, das ist halt, damit bin ich unzufrieden und ich frag mich halt dann, wenn sie jetzt mit Mark Henry, wenn es dann irgendwann mal diese Nummer gibt, so ähnlich wie vor WrestleMania, dass Mark Henry jetzt kommt und Roman Reigns den Kopf wäscht, ja, dann denkst du dir halt schon, ja, was will denn der Affe hier, der hat doch, genau. Also, sie schützen ihr eigenes Kapital aus meiner Sicht nicht gut genug, also, jeder muss sich hinlegen, jeder muss halt mal einen Job für irgendjemanden machen und ich glaube, diese Aussage, die Triple H mal getroffen hat, dass alles sich hinter dem Produkt WWE einordnen muss, ist nur bis zu einem gewissen Grad richtig. Also ich glaube, ab einem bestimmten Moment brauchst du deine Säulen, die WWE tragen. Also die WWE trägt sich nicht selber, weißt du, wie ich meine? Also du kannst nicht davon ausgehen, dass du halt einen 50-Mann-Kader hast und die tragen die WWE. Das funktioniert nicht. Du brauchst deine 5 bis 10 wichtigen Säulen, die das Ding halten. Und ich sage wirklich 5 bis 10 und das sage ich deswegen, weil sie so viel Content abliefern. Ja. Wenn du nur 2 Stunden Raw hättest, und das ist mit das größte Problem, denn das muss ich definitiv sagen, wenn wir die 3 Stunden Raw-Ausgabe vom Montag auf 2 Stunden kürzen würden, hättest du eine sehr gute Raw-Ausgabe. Guck mal, jetzt nimmst du bei jedem Segment ein paar Minuten weg und zack, ist das eine okay Show. Okay, schon. Damit kann ich leben mit der Aussage. Ja. das Ding ist, es würde dich halt nicht so sehr nerven, wenn du eine okaye Show über 2 Stunden lang mitverfolgen musst oder über 1,5 Stunden ja, ohne Werbung, als wie wenn du da 2,5 Stunden sitzt und dir jedes Mal die Frage stellst, was soll der Scheiß hier? Was ist das für ein Bullshit? Richtig, ja, Bella Twins, jede Woche mal Face, mal Heel, mal Face, mal Heel, sowas, das, also da fällt mir überhaupt nichts ein. Meinst du, es läuft darin darauf hinaus, dass SmackDown auch in absehbarer Zeit 3 Stunden wird? Ich habe mir das schon mal gedacht, ja. Dass wie heißen die Vögel? Die das USA? Jetzt, USA Network, dass die dann irgendwann sagen, oh, das wäre eigentlich gar nicht so doof, wenn wir das so machen würden. Ja, habe ich mir schon mal gedacht, ja. Ich kann nur hoffen, dass sie es nicht machen. Klar, natürlich. Das wäre fatal, weil, ja, es ist, was ich vorhin halt schon gesagt habe, klar, du verdienst jetzt Geld mit Werbung, aber du zerstörst de facto damit dein Produkt. Also auf lange Sicht zahlt sich das nicht aus. Die Frage ist, wo der Punkt ist, wo das Ding nach hinten losgeht. Weißt du, also solange es halt immer noch funktioniert, schwierig. Aber irgendwann wird der Punkt sein, wo das Ding nach hinten losgeht, wo du praktisch zu viele Fans verlierst. Und dann gibt's neue TV-Verhandlungen und dann sagt USA Network, ah, wir kriegen keine Werbepartner mehr ran. Ja. Und dann kackt die Kacke ab, sage ich jetzt mal. Also die Frage ist halt, wo ist dieser Punkt oder wann ist dieser Punkt erreicht? Und ja. Das ist die Frage und das ist auch die aktuell spannendste und interessanteste Frage, die ich mich stelle, Woche für Woche. Wann ist dieser Punkt erreicht, dass es einfach nicht mehr geht, so wie es läuft? Aber du siehst selbst jetzt, wo es schlecht läuft. Also ich gehe schon davon aus, dass sie jetzt handeln werden. Ja, also nach diesem Rating wird irgendwas passieren. Aber meinst du echt was denn? Ja, genau. Da sind wir bei dem Punkt. Was wird passieren? Unter Umständen wirst du halt sehen, dass Triple H und Stephanie McMahon wieder häufiger auftauchen, weil viel mehr können sie ja nicht machen. Du kannst nicht viel mehr machen. Du hast nicht viel mehr Möglichkeiten. Und das ist für mich auch wieder dieses Problem. Du müsstest mal an der Wurzel des Übels anpacken und sagen, okay, wir müssen jetzt mal wieder gucken, dass wir uns nicht nur darauf fixieren, irgendwie 3 Stunden voll zu bekommen, sondern dass wir langfristig versuchen, nehmen wir mal Ryback. Ryback geben wir jetzt Siege. Ryback verliert bis zur Survivor Series kein Match mehr. Ja. Und dann hat er bei TLC plötzlich ein Titelmatch gegen Seth Rollins. Ja. Das klingt abwegig aus heutiger Sicht. Aber wenn du den jetzt gewinnen lässt, ja, wird er ein ernsthafter Contender. Und ja, könnte damit auch leben. Der könnte 20 mal so cheesy sein wie noch vor 2 Monaten. Es wäre völlig wurscht. Wenn er seine Matches gewinnt, ist er ein ernsthafter Contender. So. Und genau. Damit würde das schon mal anfangen. Und so müsstest du das auf vielen Ebenen machen. Einfach die Leute, auf die du setzt, den musst du auch das Vertrauen mit Siegen geben. Und richtig. Du kannst da nicht sagen, ja, jetzt braucht der Herr XY mal einen Sieg und das sollte was Besonderes sein. Deswegen besiegt er Sheamus, weil der hat ja den Koffer, das bedeutet was. Und ja, deswegen machen wir das jetzt so. Und dann fällt einem ein, nee, das können wir nicht machen. Sheamus hat den Koffer. Ja, dann machen wir es so, dass irgendjemand von außen eingreift. So, dann, damit hast du keinem geholfen. Und hast deinem Zuschauer mal wieder in die Fresse getreten. Und so funktioniert Raw. Und deswegen schalten die Leute aus. Und wenn sie dann noch im Vorfeld wissen, unser Main Event ist ein Tag Team Match mit Kane. Also da fallen mir 20.000 Sachen ein, die ich da sofort machen würde. Aber nicht WWE gucken. Mir ist noch was typisch WWE-eskes eingefallen oder aufgefallen, als ich Raw gesehen habe. Ich habe es mir auch notiert. Und zwar gab es doch da dieses 8-Mann-Tag-Team-Match. Ne? Oder ja, 8-Mann waren es. Mhm. Da haben die Lucha Dragons einen kompletten Entrance bekommen. Die Champions, die standen schon drin. Das ist auch sowas, wo man sich halt fragt, aber was noch viel schlimmer ist, du siehst das Match und am Anfang des Matches ist Bo Dallas im Ring und zählt da wie so ein Babyface. Also das Match war eigentlich aufgebaut, als wäre er der Babyface. Ja. Das hast du sofort beim Publikum gemerkt, die wussten überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen. Ja. Und das hat dieses ganze Match schon gekillt, weil prinzipiell, wenn du jetzt mal siehst, wer sich da gegenübersteht, stell dir mal vor, das Ganze würde im Rahmen von Ring of Honor oder Lucha Underground stattfinden. Da würdest du dich drauf freuen, weil du weißt, hey, du hast mit Lucha Dragons geile Leute, Kofi Kingston. Genau, Kingston geht da ab. Xavier Woods und wie heißt der fette? Big E und so. Das sind eigentlich Leute, ja, kann man sich ein spaßiges Match mit vorstellen. So. Richtig. Und es kommt aber nichts dabei raus so richtig. Das ist alles so, Ja, obwohl die Crowd ja auch gut war bei dieser Raw-Ausgabe, ja, muss man sagen. Also der Crowd kann man keinen Vorwurf machen. Die haben alles gegeben. Aber da fragt man sich halt, wer entscheidet sowas? Und du weißt bei der WWE, dass jeder Furz geplant ist. Es gab ja mal dieses geleakte Skript, wo wirklich jeder Furz, jeder Satz exakt vorher aufgeschrieben wurde. Das heißt, alles, was da passiert ist, sollte genau so passieren. Das haben Leute abgenickt. Ja, natürlich. Und das ist das, wo ich mir immer denke, das gibt es doch, das meinst du denn so welche, das wird mit Magenschmerzen abgenickt oder einfach, ja gut, komm, machen wir. Dazu kann ich natürlich keine adäquate Antwort geben, weil ich weiß es nicht. Aber was ist dein Gefühl? Ich glaube, denen ist es scheißegal. Ich hoffe, dass das mit Magenschmerzen abgenickt wird. Aber das glaube ich nämlich nicht. Ja, ich glaube nicht, dass es denen egal ist. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Agents, die da draußen stehen, sich schon manchmal denken, Alter, was geht denn jetzt? Aber was natürlich auch häufig der Fall sein wird, ist sowas, es ist irgendwas geplant und dann heißt es auf einmal, oh scheiße, uns fehlt jetzt hier irgendwie die Zeit, wir müssen jetzt was umschreiben. Hier, Lucha Dragons, Pipapo, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich glaube, die hatten genügend Zeit. Ihr kriegt nur 5 Minuten bei diesem Match, keine 12 Minuten, macht was draus. So, und die haben sich vorher den und den Spot überlegt und die wollen sie jetzt alle in 5 Minuten durchdrücken und dann hast du so ein Chaoten-Match. Für mich war das letzte absolute, also schlimmste Chaoten-Match, was ich dieses Jahr gesehen habe, bei WrestleMania, dieses Multi-Man-Tag-Team-Championship-Match in der Eröffnungsshow, in der Pre-Show. Da hast du so ein Chaos-Match. So, weil alles innerhalb von 5 Minuten gemacht werden muss, was eigentlich für 15 Minuten ausgedacht wurde. Alle Trademarks musst du schnell über die Bühne gehen. Du nimmst dir keine Zeit dafür. Und ich denke mal, sowas wird oft passieren. Ja. Dann wird es genau andersrum sein, dass du manchmal auch sowas hast wie, ah, wir müssen jetzt hier irgendwie noch 5 Minuten füllen. Hier, ihr zwei, ihr macht jetzt hier mal was. Weil so schaffen es, glaube ich, Leute wie Jack Swagger in die Show. Weißt du? Die rennen da hinten irgendwie rum, zieh dir mal schnell eine Buchse an, du musst kurz wrestlen. Sowas eine passiert. Buchse haben sie ja, muss man fairerweise sagen, sowieso an, weil sie müssen noch Superstars tapen. Das stimmt, ja. Aber ich glaube schon, dass die dann, also gerade die Agents da hinten stehen und sich dann oftmals die Hand vor die Augen halten und denken, oh, das kann man eigentlich nicht bringen. Aber ja, was willst du dagegen tun? Ich habe dir ja von JDGs Buch erzählt. Wenn du da hinten dich nur irgendwie zu Wort meldest, also als Wrestler sowieso, dann ist die Kacke am Dampfen. Und du hast da ein gutes Einkommen und denkst dir halt dann wahrscheinlich auch, ich halte mein Absolut, das haben wir ja neulich schon besprochen und ich könnte nicht sagen, dass ich nicht ähnlich handeln würde. Ja, das ist halt die große Frage. Was willst du dagegen tun? Deswegen Hut ab nochmal CM Punk. Ja, der hat als einziger die Eier gehabt zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal und tschüss. Ihr macht den Scheiß hier nicht mehr mit. Und sowas in der Art, also sollte zum Beispiel Daniel Bryan wirklich die Diagnose bekommen, nicht mehr wrestlen zu können, würde ich mir auch von ihm wünschen. Ich meine, er ist einfach ein bisschen schlauer, er hat auch noch eine Frau, die da arbeitet und so. Ja. Aber prinzipiell wäre das, glaube ich, wichtig. Ich denke, die dampfen auch bald ab. Ja, hat's mal geheißen, gell? Ja. Ja, aber ich glaube, ich finde das wichtig, wenn Leute, die bei der WWE aufhören, dafür so ein bisschen sorgen, dass man da ein bisschen mehr versteht, warum. Ja, aber du hast doch da noch so einen finanziellen Rattenschwanz immer noch dran. Selbst wenn Daniel Bryan jetzt, guck doch, Tough Enough. Auch Ray den Chaos, scheißegal. Aber er hat dann noch einen Job und der kann doch bestimmt dann noch mal in der Zukunft beim Network noch mal irgendwie die 50 besten Werte kommentieren oder so. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist halt so auf einer Stelle treten. Also das ist. Naja, was soll er denn machen? Soll er Bürokaufmann werden oder wie? Ja, pass mal auf. Die behaupten immer, Wrestling wäre das Wichtigste in ihrem Leben. Das Einzigste, was sie können. Ja, und dann hört man immer, wie sie früher als Kinder Shawn Michaels angeguckt haben und Hulk Hogan und Pipapo. Und dann denke ich mir immer, ja, aber wenn das dein Produkt ist, das du über alles liebst, dafür hast du dein ganzes Leben geopfert, deine ganze Jugend, du hast nichts anderes gemacht als Dresche kassiert, dein ganzes Leben. Und du siehst dann sowas und bist in einer Position, wo Leute auf dich hören. Dann denke ich mir immer so, dann mach's Maul auf. Ich weiß, dass das riskant ist, aber es gibt doch bestimmt dann auch noch andere Sachen, die ein Daniel Bryan machen kann. Du musst dann halt auch mal dieses Risiko gehen, glaube ich. Wenn du siehst, dass das Ding so vor die Hunde geht. Jeder setzt sich in seinem verfickten Podcast hin und erzählt, wenn er nicht mehr bei der WWE ist, was das alles für Idioten waren. Aber keiner hat die Eier, dann in diesem Moment mal was zu sagen. Es ist nicht so, dass du dann verlassen bist und als Penner endest. Ich hab's ja schon mal gesagt, ne? Weiß ich nicht. Aber vielleicht müsste man sich da einfach auch mal organisieren. Das wird's nie geben. Wer hat das auch? Genau, JTG hat das auch in seinem Buch gefordert, dass es eine Ja, Gewerkschaft. Ich meine, das ist gar nicht eine Gewerkschaft, meine ich gar nicht. Das ist so ein, dass da zwei wirklich dicke Fische drin sind und dann halt noch ein paar andere, dass die einfach mal sagen, hier, so geht's einfach nicht. Oder und selbst auf dieser Ebene würde es nicht funktionieren, weil JTG hat was Wichtiges gesagt. Jeder Wrestler, der in der WWE ist, denkt von sich, dass er das Zeug dazu hätte, die Nummer 1 zu sein. Mhm. Oder die meisten denken das. Die wenigsten sagen, ich werde hier richtig eingesetzt. Die meisten glauben, dass sie das Zeug hätten, ein Champion zu sein oder sonst irgendwas. Ja, know your damn role. Und jeder versucht natürlich dann von irgendwelchen Eskapaden anderer Wrestler zu profitieren. Ja. Denn auch das hat, weiß nicht, wer das mal gesagt hat, man ist nicht im Wrestling-Business, um Freunde zu Ich glaube, Goethe hat das mal gesagt. Goethe hat es mal gesagt, du hast recht. Jetzt fällt es mir gerade ein. Ich glaube, also dem Apfel, nee, das war natürlich, wer hat den Apfel auf dem Kopf gehabt? Wilhelm Tell? Ja, nee, aber ich glaube, dass da wirklich einfach so ein extremes Konkurrenzdenken vorherrscht, dass man, also dass das nicht richtig funktionieren kann, dass du nicht weißt, ob du die Leute wirklich 100% vertrauen kannst und ob das dann, ja, eben wirklich so funktioniert. Es gab ja auch mal diese Geschichte, dass Vince oder war das Stephanie, also dass vielleicht war es auch Hunter, ich weiß nicht mehr genau, aber dass man gegenseitig so Gerüchte geschürt hat. Also dass Triple H, ich weiß jetzt nicht genau, ob es Triple H war, aber dass der halt zu einem Wrestler hingegangen ist und zum Beispiel gesagt hat, hey, Dean Ambrose hat mir über dich das und das erzählt. Und dann sagt er, was? Nee, das ist doch Bullshit. Ist ja gar nicht passiert. So, zack, hat er dafür gesorgt, also Triple H, dass, was weiß ich, Wrestler XY schlecht über Dean Ambrose denkt. Dann geht er zu Dean Ambrose und sagt, hey, Adrian Neville hat mir erzählt, dass du das und das. Weißt du, wie ich meine? Dass er praktisch selber dafür sorgt, dass die Leute sich gegeneinander nicht mehr vertrauen. Mhm. Sowas habe ich auch schon mal gelesen. Ob das stimmt, man weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Mhm. Das ist eine Taktik, die viele Chefs auch gehen. Also das habe ich selber schon mitbekommen, dass Chefs praktisch versuchen, immer so eine gewisse Unruhe in ihrer Firma auf einem gewissen Level natürlich zu halten, ja, damit die Leute sich nicht zu sehr zusammenschließen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen bei der WWE. Es ist schwierig. Es müssen die Leute, du hast schon was Richtiges gesagt, wenn, dann müssen es die Leute sein, die ganz oben stehen. Jetzt müsste ein Seth Rollins, ein John Cena, Roman Reigns, weil der aktuell eine große Nummer ist und natürlich Brock Lesnar, auch die Zukunft ist. Brock Lesnar und Paul Heyman, die müssten sich jetzt hinstellen und zum Beispiel sagen, Leute, so geht's nicht weiter. Ja, alles richtig. Andere wäre völlig für den Arsch. Wenn sich da ein Dean Ambrose hinstellt und Kalisto hinten noch drauf. Oder ein Dolph Ziggler. Kalisto so als Papagei, der immer alles nachplappert. kennst du diese Vögel, die sie immer im Bergwerk benutzt haben? Ja, wenn die dann gestorben sind, ist Kalisto, ja. Den schicken sie sozusagen vor, um die Luft zu testen. Nee, und das Ding ist halt, wenn so ein Dolph Ziggler da die Fresse aufmacht, ist halt weg vom Fenster. Ja. Siehst du doch bei Cesaro. Weißt du noch, als der sich darüber beschwert hat, über wen hat er sich damals beschwert, dass er jetzt im Main Event steht? War das nicht? Doch, das war doch Brock Lesnar, oder? Nee. Wie war denn das? Im Vorfeld zu WrestleMania? Oder wie war, ich weiß gar nicht mehr, wie genau, wie das war. Irgendwie hat er da. Das war zu WrestleMania 30, glaube ich, rum irgendwas. Oder 29? Ist auch egal. Auf jeden Fall hat er sich über irgendwas aufgeregt, dass die falschen Leute zu viel Beachtung finden, sage ich jetzt mal. Und. Hat er ja auch recht? Ja, natürlich hat er recht. Aber kaum sagst du sowas, kriegst du einen auf den Deckel. Ja. Welcher Mitkader wird das noch machen? Keiner. Weißt du, den Präzedenzfall gibt's. Einer hat die Fresse aufgemacht, Dolph Ziggler hat die Fresse aufgemacht, Cesaro hat die Fresse aufgemacht. Beide haben eine Watschen abgekriegt. Ich habe neulich jetzt irgendwie was gelesen mit Big Show. Hast du das mit dem Scheißhaus von Vince McMahon mitbekommen? Ja, das hat er in Jerichos genau, Podcast Jericho erzählt. Podcast ja. ist ja. Ja, genau. Und das ist ja auch so ein typischer Fall von diesen perversen Machenschaften von Vince McMahon und diesen ganzen Writern. Natürlich, das muss man sich mal wirklich in der reellen Welt vorstellen. Ja, also stell dir mal vor, du bist ja jetzt zum Beispiel Koch. Ja, du gehst da bei dir im Restaurant kacken, bei deinem Chef im Büro und danach musst du, was ist das Schlimmste, die ganze Zeit nur noch abspülen. Ja, so. Und keiner sagt dir warum. Es sagt dir einfach keiner warum. Und du denkst dir die ganze Zeit, warum muss ich denn jetzt hier die ganze Zeit abspülen? Und irgendwann sagst du dann, kann ich vielleicht nicht mehr irgendwie wenigstens Salat machen oder so? Ja. Und der schreit dich an wie ein Irrer. Dass du nicht mehr scheißen gehen sollst aus seinem Klo. Ey, weißt du, das ist so absurd. Das ist so absurd. Und dazu müsste man aber sagen, dass du einer der besten Köche bist im ganzen Unternehmen. Genau. Weißt du, das ist ja noch das Absurde. Das ist ja nicht Kalisto, der da bei ihm reingekackt hat, sondern es ist Big Show, der noch einen Namen hat und überall bekannt ist, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Es ist Da sind so viele Baustellen. Ich glaube, die haben sich in ihrer eigenen Welt so sehr verstrickt mit Scheiße. Richtig, genau. Mit Scheiße verstrickt und selbst verstümmelt und wollen jetzt wahrscheinlich auch selbst sich eigene Wege, die sie eingeschlagen haben, jetzt auch nicht irgendwie gewahr werden, dass die Scheiße sind, sondern gehen die jetzt einfach beinhart durch. Und sie haben das Glück, dass es keine direkte Konkurrenz gibt. So sieht's nämlich aus. Keiner profitiert davon, dass die WWE jetzt im Arsch ist gerade. Ja, ja. Also wenn TNA, ja, nur ansatzweise vernünftige Leute da am Werk hätte, dann bin ich mir sicher, da könnten die so sehr von der WWE jetzt profitieren, denn die haben prinzipiell damals noch bei Spike Kohle gehabt, und die haben sich halt auch selber zerstört, die sind genauso blöd gewesen, wie die WWE jetzt ist. Also das ist halt, ich finde, diese Konkurrenz. Ich sag ja, du brauchst nicht zwangsläufig eine Konkurrenz, aber es kann nicht schaden. Denn allein schon dadurch, dass zum Beispiel ein Wrestler dann die Fresse aufmacht, gekündigt wird und woanders hingehen kann, dass er einfach dieses Ding im Hinterkopf hat, ich könnte dann woanders hingehen. Genau. Das würde schon viel verändern, glaube ich. Ja, das ist... Oh Mann. Vielleicht noch ganz kurz was. Ich habe hier Swerved geguckt diese Woche. Du hast es ja letzte Woche... Ich habe es letzte Woche gesehen, da habe ich es auch gesehen. Wie findest du Swerved? Ja, nicht zu ertragen. Es ist schon sehr scheiße, oder? Ja, es ist einfach scheiße. Ja. Ey, guck mal, die WWE hat nette Charaktere, so, ne? Du magst den Dolph Ziggler jetzt überhaupt nicht, aber ich brauch den jetzt auch nicht da so außerhalb der Shows haben, aber wenn man mit dem so irgendwie Schabernack treibt, warum nicht? Mit Paige und Co., die mag ich ja alle sehr gerne, ne? Aber wenn sie da wirklich mit so einem Mikrofon an den Red Carpet von der Hall of Fame Induction Ceremony gehen und das in Scheiße reinstopfen, da frage ich mich wirklich, ob ihr noch ganz richtig tickt, ihr Vollidioten. Nee, das ist halt vor allem, du hast da Leute, die es ja mal früher drauf hatten. Also mit diesem Jackass-Typen und so, das Ding ist halt, du musst halt wieder in einem gewissen Maße PG sein, bei deinem eigenen Network, ja, dass du prinzipiell erstmal gar nicht abonnieren könntest, wenn du noch keine 18 bist. Aber trotzdem musst du halt alles rauspiepen, sobald mal einer Fuck sagt, obwohl Fuck ein Wort ist wie der, die das in der USA, muss es halt jedes Mal rausgepiept werden. Ja. Da fängt's schon an, sage ich jetzt mal. Und mir kommt's auch alles ein bisschen gestaged vor. Also diese Woche war zum Beispiel so eine Oma, die die ganze Zeit da die Wrestler angebaggert hat. Und das kam mir so gestaged dann auch ein bisschen vor. Und dann gab's auch so eine Situation, da musste so ein Typ so eine Trophäe halten. Santino Marella hat ihm so eine Trophäe überreicht, die irgendwie fürs Foto nur da sein sollte, aber eine ganz wichtige Trophäe sei und pipapo. Und natürlich ist die dann zerbrochen. Und das ist alles so, da denke ich mir so, ey, könnt ihr euer Network nicht mit besserem Content füllen als so einer Scheiße? Mit dem Gestagen hatte ich da das Gefühl, als Booker T und so gekocht haben. Ja, das zum Beispiel auch, ja. Und dann denke ich mir auch wieder, weißt du, dann mit diesem scheiß Horns, hey, ich habe echt kein Problem mit kleinwüchsigen Menschen oder so. Aber also diese Scheiße geht mit diesem Zwerg da, geht mir so auf die Nüsse. Meinst du, dass das was mit Games of Thrones zusammenhängt irgendwie? Weil da der Winkelklitsch oder wie der heißt? Winkelklitsch, Peter Winkelklitsch. Dass der da so durch die Decke geht, dass sie deswegen... Keine Ahnung, ach, weiß ich nicht. Das geht mir auch so auf die Eier. Was war sonst noch? Ach so, was noch ganz cool war. Oder was heißt ganz cool? Es gab so eine Situation, Kofi Kingston lockt einen Wrestler raus aus der Halle. Sie stehen dann so draußen auf so einem Parkplatz und wollen so ein Video kurz machen für Kofi Kingstons Cousin. Ist alles egal. Auf jeden Fall wollen sie wieder in die Halle gehen. Und der Typ, der Wrestler, der mit Kofi Kingston rausgegangen ist, wird vom Security-Mann nicht mehr reingelassen, weil er halt keine so eine Plakette hat, so ein Wimpel oder so. Und das war erstmal relativ lame, da könntest du mit Sicherheit auch mehr machen. Aber sie haben es jedes Mal, wenn es interessant wurde, wenn die Typen dann so ein bisschen lauter geworden sind, haben sie es direkt wieder aufgelöst. Aber Seth Rollins kam da für mich schon ziemlich arrogant drüber. Also, weißt du, wer ich bin? Ich bin der World Champion. Ich bin der fucking Main Event hier. Wer bist du eigentlich und so? Aha. Und da habe ich mir gedacht, oh Mann, Alter, du kommst jetzt hierher von Ring of Honor und bist seit 2 Jahren in der WWE und machst hier einen Dicken oder was? Ich meine, wahrscheinlich würde ich genauso reagieren wie er, aber besonders sympathisch kam er da nicht drüber, muss ich sagen. Ja, aber insgesamt ist es eine Show, die, also sollte sich irgendjemand überlegen, ach Mensch, soll ich es mir mal angucken oder nicht? Also meine Meinung kannst du dir sparen. Absolut, aber... Gut, wieder eine negative Ausgabe, aber an uns liegt's nicht. An uns liegt's auf gar keinen Fall. Jetzt muss die WWE auch mal abliefern. Genau, wir hoffen, dass sie das in Japan tun. Ja, das glaube ich auch. Das wird schön. Auch da freue ich mich drauf. Ja, ich hoffe, dass es gut wird. Am Samstag. Gibt's da eigentlich noch ein drittes Match, was gut ist? Jericho gegen irgendeinen Kasper. Ja, Cesaro gegen Diego. Chris, was? Bis dann. Echt jetzt? Ja. Quatsch. Doch. Nein. Doch. Was, das glaube ich nicht. Guck's nachher nach. Mach ich nach. Tschüssi, Koski. Tschüss.